dieses Wort nicht mag. Wir sagen auch nicht Good Morning und auch nicht Hello. Von Bonjour halten wir auch nichts. Wir grüßen uns.